Ich begrüße Sie und euch alle sehr herzlich zu unserem Panel Gesellschaft nach dem Geld, eine Simulation. Ich bin nicht Jens Schröter. Jens Schröter ist krank. Deswegen habe ich den Einleitungspart, den er eigentlich machen wollte, werde ich jetzt übernehmen. Ich werde ganz kurz was gewissermaßen zur Geschichte und Entwicklung des Projekts machen, weil es ein Projekt ist, wo schon eine vorherige Phase gab, die war jetzt vom Budget her sehr klein und von Man and Women Power sehr klein, aber das, was wir jetzt konkret machen, eine Simulation einer Gesellschaft nach dem Geld, schließt eben da an dieses erste Projekt an. Deswegen sage ich ein paar Dinge dazu und dann sage ich ein bisschen was zum Aufbau, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Genau, wir hatten ein kleines Projekt bei der Volkswagen Stiftung, wo es darum ging, über ein Nachdenken einer Gesellschaft nach dem Geld. Wie Sie hier sehen können, ihr sehen könnt, sind die Antragsteller. Das war ein interdisziplinärer Kreis. Unsere Fragestellung war, sollten heterogene Wissensbereiche in einen Dialog treten und ihre Theorien und Kritiken des Geldes wechselseitig beleuchten. Und dabei wurde zweitens ergebnisoffen über die Möglichkeit postmonetärer Organisations- und Produktionsformen nachgedacht. Wir haben das so gemacht, wie gesagt, ein kleines Budget, dass wir ein paar einschlägig ausgewiesene Kolleginnen und Kollegen eingestellt haben, die auch aus unterschiedlichen Disziplinen kamen, die dann jeweils Literaturrecherchen gemacht haben und aber auch an eigenen Beiträgen gearbeitet haben. Und dann haben wir in einem zweiten Teil noch uns weitere Gäste ins Projekt geholt. Alle möglichen Autorinnen und Autorinnen, die also einschlägig sich zu Geld respektive postmonetärer, postkapitalistischer Vergesellschaftung, die sich damit beschäftigt haben und haben also eine Vielzahl von Kritiken des Geldes gewissermaßen gesammelt und vergleichend eruiert. Das ist dann resultiert, wie so oft bei Forschungsprojekten, in zwei Büchern. Die sind im Wesentlichen identisch. Das eine ist auf Deutsch, das andere ist auf Englisch. Was wir im Rahmen dieser ersten Runde auch schon gemacht hatten, war es so, ja, uns das Feld postmonetärer oder nicht monetärer Ökonomien mal anzugucken und zu mappen. Das ist jetzt schlecht zu lesen, man kann es einigermaßen lesen. Ich will auch gar nicht im Detail darauf eingehen. Es gibt einfach eine ganze Vielzahl von Ansätzen einer Gesellschaft oder einer Wirtschaft ohne Geld. Allerdings sind viele eher auf ja doch kleinere Gruppen oder überschaubare Zusammenhänge fokussiert und unser eigener Ansatz, den finden Sie in der Spalte ganz unten, der Kommunismus, das ist also der Versuch, eine nicht monetäre Organisation von Wirtschaft, nennen wir es mal so, durchaus auch höher skaliert zu denken und zu praktizieren. Das machen wir jetzt eben in einem Anschlussprojekt, wieder von der Volkswagen Stiftung, diesmal mit etwas mehr Ressourcen. Neu eingestiegen ist Gabriele Gramitzberger, die eine sehr ausgewiesene Wissenschaftstheoretikerin und Technikphilosophin ist und die vor allen Dingen auch empirisch arbeitet, unter anderem in dem Bereich mit dem schönen Namen Code Studies. Also da werden Programmiertätigkeiten gewissermaßen wissenssoziologisch begleitet. Ich sage kurz was zu unserer Fragestellung. Also es geht darum, ob post- und nicht monetäre Ökonomien nicht nur theoretisch denkbar sind, sondern auch simulierbar, also computersimulierbar. Dann ist relevant die Auszeichnung von Eleanor Ostrom mit dem Wirtschaftsnobelpreis 2009. Da wurde eine Forschung honoriert, in der die prinzipielle Tragfähigkeit von Commons-Ökonomien unter spezifischen Bedingungen gezeigt wurde. Das ist mittlerweile durchaus in Teilen des ökonomischen Mainstreams angekommen, wobei die Commons Theorien auch sehr breit sind und unterschiedlich radikal, sagen wir es mal so. Dann unser dritter oder die weitere Komponente, agentenbasierte Simulationen, sind mittlerweile insbesondere in der heterodoxen Ökonomie ein weit verbreitetes, weit verbreitete Simulations- oder Modellierungsweise. Allerdings gehen in den bisherigen agentenbasierten Modellen, wird immer stillschweigend davon ausgegangen, es handelt sich um monetäre Ökonomien, was insofern logisch ist, als dass die in der Regel die Gegenwart versuchen abzubilden oder Aspekte der Gegenwart. Wir wollen jetzt erstmalig ein Simulationsmodell entwickeln, eben einer nicht monetären und nicht marktförmigen Ökonomie und wollen gucken, ob Agent-Based Modeling auch sich eben dafür sinnvoll einsetzen lässt. Genau. letzte Punkt, dass das angesichts gegenwärtiger Diskussionen um ökonomische und ökologische Krisen relevant sein dürfte, würde ich fast behaupten, versteht sich von selbst. Gut, kommen wir jetzt dazu, wie wir uns das heute vorgestellt haben. Anders als noch im Programm haben wir das etwas stärker zusammengezogen gewissermaßen. Es waren ja im Programm standen vier einzelne Aufsätze. Wir haben jetzt das etwas stärker integriert, weil es handelt sich bei uns ja auch um einen Projektzusammenhang. Wir arbeiten also alle an einem Thema. Wir haben das von der Struktur so gemacht, dass nach den jeweiligen Inputs relativ kurz nur Zeit ist für Diskussion. Das würden wir eigentlich auf Verständnisfragen jeweils eng führen wollen. Einfach aus dem Grund, damit wir am Ende relativ viel Zeit für eine offene Diskussion haben. Ich werde anfangen mit dem ersten Input und sage was zu, ja, oder suche mir eigentlich im Grunde genommen einen historischen Vergleichsfall, die Socialist Calculation Debate. Ich werde erläutern, warum das ein Fall ist, der interessant ist, um ihn mit unserem gegenwärtigen Projektvorhaben zu vergleichen. Simon macht dann weiter mit unserem Utopie-Konzept, also der Idee einer Utopie, die sozusagen unserer Modellierung und Simulation zugrunde liegt. Danach schließt Ernest an mit einer Einführung in so Komplexitätstheorie, Ökonomik, Agent-Based Modeling und Simulation. Dann kommt Stefan und erläutert unser Narrativ- und Grobmodell. Also Narrativ, das ist sozusagen schon eine erste Stufe der, ja, vielleicht kann man es noch nicht Formalisierung sagen, aber des Versuchs sozusagen von der Utopie zu der Umsetzung zu kommen, wie wir dann das auf dem Rechner umsetzen wollen. Also der erste Schritt dahin. Narrativ wird beispielsweise beschrieben, was in diesem Modell, in dieser Simulation konkret passieren soll, was man dann für Fragen stellen kann. Genau, und am Ende wird Lena damit abschließen, dass sie etwas konkreter auf diese Simulation eingeht, also beispielsweise kurz auf NetLogo eingeht, das ist das Programm oder die Plattform, mit der wir das umsetzen, und etwas mehr sagt zur konkreten Implementierung, also wie transformiert man dann sozialtheoretische Überlegungen letztendlich in Programmiersprache.